Barcelona, con los motores en marcha, Niemandsland. Sí, dale, dale. Contrabanda FM, aquí estamos en un estrecho directo con todas las máquinas en marcha. Niemandsland. Bueno, es martes, día 7 de febrero, y estamos aquí, delante de la comisaría, en la Vía Laietana, y hay un acto de protesta, supongo. No sé, es ist Dienstag, der 7. Februar 2023. ¿De qué va este acto, por favor? Este acto es de protesta, se hace el primer y el tercer martes. Vor der Kommissaria Polizeiwache an der Vía Laietana ist eine kleine Menschengruppe versammelt. Es sind etwa 30 Personen. Es hat geregnet, die Straße ist nass. In der Mitte der Gruppe steht ein Mann mit einem Megafon. Ich frage einen aus der Gruppe, worum es geht. Es ist ein Mann, etwa 60 Jahre alt, graue Haare, Lederjacke. Er antwortet. Das ist ein Protest, sagt er, den wir jeden ersten und jeden letzten Dienstag eines jeden Monats veranstalten, damit die Polizeiwache der Vía Laietana von hier wegkommt, weil während der Diktatur, so sagt er, hier politische Gefangene gefoltert wurden und Dissidenten gegen das Regime. Das sei vor Franco, während der Diktatur Francos und dann nach Franco, während des Monarchie-Regimes geschehen. Und auch nach der Franco-Zeit wurden Leute hier gefoltert. Monarchiegegner, Republikaner, Independentistas, Kommunisten, Kämpfer für soziale Rechte. Ja. Er sagt, die Protestveranstaltung machen sie zweimal pro Monat. Und es wird jeweils ein Zeuge sprechen, der oder die auf dieser Wache gefoltert worden war. Von denen, die damals unter dem Frankismus gefoltert wurden, sind etliche noch am Leben. Oder sie haben jemanden in der Familie, der später gefoltert wurde. Und danach werden die Namen von allen Folterern verlesen. Der Mann, den ich auf der Straße ganz spontan interviewe, heißt Albert. Er sagt, er käme immer her, er unterstützt die Protestierer und er wohnt hier um die Ecke. Nachher will er mir den Text mit der Erklärung geben. Ich stelle mich ihm als Kontrabanda-Reporter vor, wir geben uns die Hand. Er sagt, er kenne unseren Radiosender und fragt, ob wir noch auf der Plaza Real wären. Ich sage ihm nein, wir sind jetzt in der Arena Amalia. Und jetzt werden die Namen der Folterer verlesen. Der Mann mit dem Megafon ruft einen Namen, die Menge antwortet, Folterer. Die Polizisten, die normalerweise das Eingangstor des Polizeihauptquartiers bewachen, sind in diesem Moment verschwunden. Man sieht keine einzige Uniform. Einen Moment lang kommt mir der Gedanke, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, einen der Polizisten, sind fast alles junge Männer, zu fragen, ob er sich wegen der Vergangenheit seiner Kollegen schäme, beziehungsweise seiner Vorgänger während des Franco-Regimes. Eduardo Quintela! So geht das jetzt gute 2,5 Minuten. Ein Name nach dem anderen wird verlesen und wiederum ruft die Menge Folterer, Folterer, Folterer. Die Szenerie hat etwas Ergreifendes und gleichzeitig etwas Gespenstisches. Man sieht, die Geschichte lebt, ist nicht vergessen und wir werden sehen, was hier mit diesem Gebäude in Zukunft passieren wird. Meines Wissens hat das Rathaus und eine Gruppe der Betroffenen, ehemaligen Folteropfer des Franco-Regimes, der Regierung in Madrid einen Vorschlag gemacht, zu einem Museum der Schrecken des Frankismus umzugestalten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das in den nächsten Jahren passieren wird. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda. Felipe Fraile. Torturador. Antonio Caro Fontanillo. Torturador. Roberto Conesa Escudero. Torturador. Luis Guillermo Ortega Peña María. Torturador. Francisco Rodríguez Álvarez. Torturador. Francisco Javier Pérez Salinas. Torturador. Fernando Audicia García. Niemandsland. Wir sind alleine und wir sind zwei. Wir haben alles, was wir brauchen dabei. Und das ist gut, denn die Zeiten werden wilder. Wir halten durch, wir halten aus. Wir gehen heute Abend nicht mehr raus. Wir haben keine Ahnung, wir haben Bilder. Und auf meinem bist du aber unscharf. Und du hältst eine Axt in den Händen. Und auf deinem bin ich mit einer Katze. Und ich sag Leute, wo soll das enden? In unseren Augen ist immer Sand und unterm Pflaster liegt der Strand und die Welt um uns herum geht auf und nieder. Wir tauchen unter, wir tauchen auf, aus unseren Mündern kommen Schall und Rauch. Wir haben keine Lösung, wir haben Lieder. Und in meinem kommst du vor, aber unscharf. Und du hältst deine Axt in den Händen. Und in deinem komm ich vor mit einer Katze. Und ich sag Leute, wo soll das enden? Wir sind die Letzten, die noch stehen. Wir wollen immer, wie es weitergeht, sehen. Unsere Neugier auf das Ende kennt keine Grenze. Wir wollen vorwärts, wir wollen zurück. Wir sind betrübt, wir sind entzückt. Wir haben keine Tränen, wir haben Tänze. Und in meinem tanz ich dich, aber unscharf. Und du hältst eine Axt in den Händen. Und in deinem tanzst du mich mit einer Katze. Und ich sag Leute, wo soll das enden? Natürlich ist Stalingrad militärstrategisch gesehen sehr, sehr wichtig. Würde man diese Stadt einnehmen, würde Hitlers Traum vom Sieg im Osten tatsächlich ziemlich bald in Erfüllung gehen. Als im August 1942 der deutsche Angriff beginnt, leben 600.000 Menschen in der Stadt. Am 23. August begann der Weltuntergang. Die von den Flugzeugen abgeworfenen Bomben heulten und zerstörten alles ohne Ausnahme. Alle verloren den Verstand und versuchten, sich irgendwo im Löchern zu verstecken. Es ist eine Höhle, in der man brennt, wie im Neuen Testament. 42.000 Menschen sind diesen Bombardements zu Opfer gefallen und 40.000 kann man nicht identifizieren. Das heißt, die waren so unkenntlich verunstaltet durch das Entfernen, durch die Hitze, durch die brennenden Öltanks. Die 14-jährige Vera Scholobova erinnert sich an die Bombardierung. In unserer Familie waren wir 22 Personen, nur 7 blieben übrig. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Und der Tod traf sie nicht nur im Bett. Das waren schreckliche Tode.

Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 251. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. Es por la España. Peter Merin, der erste Tag in Madrid. Es ist der erste Tag. Madrid schläft nicht. Es wird eingeschläfert. Die Proklamationen der Regierung sind Sätze aus Opium. Am 18. Juli 1936, 14.45 Uhr, gibt das Innenministerium bekannt. Um die öffentliche Meinung vor Irrtümern zu bewahren, sollen alle Leute wissen, dass Radio Ceuta, das sich in den Händen der Aufständischen befindet, vorgibt, Radio Sevilla zu sein und Nachrichten über Madrid und das restliche Spanien verbreitet, die unwahr sind. Es ist allgemein bekannt, dass überall absolute Ruhe herrscht. Es ist Sonntag, ein Tag wie geschaffen, über die grünen Matten der Casa del Campo zu schlendern. Die Kinos sind gefüllt. In den Cafés werden violette und rosafarbene Eisgetränke geschlürft und die offiziellen Radiomeldungen vernommen. 17.20 Uhr. Die Feinde des Staates verbreiten immer wieder falsche Gerüchte und Nachrichten. Die Regierungstreue der Truppen ist allgemein in ganz Spanien. Der Kriegszustand ist nicht ausgerufen worden. In Burgos, in Zaragoza, in Sevilla, auf den Kanarischen Inseln und den Balearen schließen sich die Militärgarnisonen Franco an. Das Ministerium des Inneren meldet. Radio 1920. Alle Provinzen Spaniens sind weiter der Regierung der Republik vollkommen gehorsam. Die einschläfernde Stimme Casares Quirogas, des Ministerpräsidenten, verstummt. Die Sturzwelle des Tages trägt den Minister mit sich. In der Nacht vom 18. zum 19. Juli 1936 hat die Regierung Diego Martínez Barrio Platz genommen. Für 8 Stunden. Diese Regierung hatte einen ausgesprochen gemäßigten Charakter. Vielleicht könnte sie die in Bewegung geratenen Kräfte der Zerstörung aufhalten. Am Mittag des 19. Juli berichten Lautsprecher und Rotationsmaschinen, dass Martínez Barrio zurückgetreten sei. José Giral Pereira: Es ist die Absicht der Regierung, die Verteidigung des republikanischen Regimes entschlossen zu führen, indem sie sich auf das Volk stützt. Wer seine Hoffnungen auf die Schwäche der Regierung baut, wird eine schwere Enttäuschung erleben. Denn diese Regierung kennt keine Schwäche. Sie ist sich der historischen Bedeutung dessen bewusst, was sie zu verteidigen hat. Und sie weiß, die katastrophalen Folgen zu berechnen, die ein Sieg der Empörung über die spanische Demokratie mit sich bringen würde. Am Morgen des 20. Juli, frühzeitig, bevor das Licht des Tages das Straßengewirr durchdringt, sammeln sich auf der Plaza de España bewaffnete Arbeiter und Truppen der Guardia de Asalto. Auf der Dachterrasse des Eckhauses Monistrol Ferraz wird ein Riesenlautsprecher aufmontiert. Heiser und dröhnend spricht die Stimme des Staates aus dem Trichter. Sie sagt den Männern in der Kaserne: Der Widerstand ist zwecklos, ergebt euch. Wir lassen 20 Minuten Zeit. Es genügt, dass die Offiziere mit erhobenen Armen und ohne Waffen herauskommen. Die Führer werden unter Polizeischutz und ohne Repressalien in das Gefängnis überführt. Euch allen wird das Leben garantiert, im Namen der Republik. Der Lautsprecher schweigt. Von den Balkonen der Kaserne Montaña, hinter den Fenstern des festungsartigen Gebäudes, schauen blasse Gesichter. Die Aufständischen schweigen. Von der Plaza de España, von den Straßen, die die Kaserne umringen, sind Kanonenrohre auf das Gebäude gerichtet. Leutnant Maximo Moreno, der Kommandant der Volksmilizen, sagt: Es sind irregeführte Soldaten, wir müssen sie überzeugen. Ein Flugzeug kreist über der Kaserne, streut eine Wolke von Papier. Wie helle Schmetterlinge weht sie herab. Die Aufständischen richten ihre Kriegsmaschinen und schweigen. Die 20 Minuten sind vergangen, aber die Milizianos sagen: Wir müssen sie aufklären. Unter den vielen, die sich dazu erbieten, wird der junge Sozialist Carmona Martinez erwählt. Mit einer weißen Fahne, die er improvisiert, läuft er die Calle Ferraz hinab in die Burg der Aufständischen. Martinez erzählt: Sobald ich die Zufahrtsrampe der Kaserne mit erhobenen Armen erreicht hatte, kam mir ein Leutnant entgegen. Er hatte eine Maschinenpistole in der Hand. Mit ihm gemeinsam trete ich in den Raum, wo ich vernommen werde. Misstrauisch werde ich betrachtet. Es sind Offiziere und Offiziere in Zivil. Ich werde nach Waffen abgesucht. Dann fragt der Oberst, weshalb kamen Sie? Um Ihnen im Namen der Regierung mitzuteilen, dass nach Ablauf von 5 Minuten Artillerie, Flugzeuge und Truppen in Aktion treten werden, wenn Sie nicht die weiße Fahne hissen. Der Offizier sagt, wir werden auf Ihr Feuer zu antworten wissen. Als die Soldaten erfuhren, was mein Auftrag war, versuchten sie, an mich heranzukommen. Ihre Offiziere hinderten sie daran. 5 Minuten vor 7 Uhr ist die Frist abgelaufen. Flugzeuge der Regierung kreisen. Diesmal sind es Bomben, die auf die Kaserne niederplatzen. Milizionäre haben die Kanonen noch näher herangerückt und feuern, von den Dächern rattern fiebernd die Mitrailleusen. Ein harter Kampf. Dann wird es still auf der Seite der Rebellen. In der Höhe zittert die weiße Fahne. Die Fahne ist ein Trick. Maschinengewehrsalven empfangen die heranmarschierenden Milizen. Da zerreißt die Geduld. Die Rampen der Kaserne werden gestürmt. Eingedrückt liegen die Tore. Die Soldaten in der Kaserne kommen den Milizen waffenlos in Hemdsärmeln entgegen. Wir sind betrogen worden, sagen sie. Sonntag früh kam General Fanchul. Er war in Zivil. Offiziere und Phalanchisten begleiten ihn. Wir Soldaten müssten das Vaterland retten, so sagten sie. Das war der erste Kampf der Milizen von Madrid. Aufgeschichtet lagen die Opfer im Hof der Kaserne. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 251, eine Niemandslandproduktion, 2023. Literaturhinweis und Informationen über den Autor. Peter Merin, auch Otto Bihali Merin, war Schriftsteller und Kunsthistoriker. Er wurde 1904 in Zemun, Jugoslawien, geboren. Er zog früh nach Berlin. Von dort, 1933, floh er nach Paris. Er war Mitbegründer des Instituts zum Studium des Faschismus. 1932 kam er erstmals nach Spanien. Im Bürgerkrieg reiste er durch das Land. 1940 kehrte er nach Belgrad zurück. Von 1941 bis 1945 kämpfte er in der jugoslawischen Armee. Er war Kampfgefährte Titos. Nach Ende des Krieges war er Verlagsleiter, Schriftsteller und Experte für naive Malerei aus aller Welt. Der von mir verlesene Text, »Der erste Tag in Madrid«, stammt aus dem Buch »Spanien zwischen Tod und Geburt« von Peter Merin, erschienen in Zürich 1937. No pasarán. Pasaremos. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Fati noch volles Haar, war Ute Lemper noch kein Star. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, Welt war jung und Deutschland ein Wort. Und Squash war noch gar kein Sport. Da machte Urlaub noch richtig Spaß. Und im Fernsehen gab's Wünsch dir was. Da war das Klima noch okay. Und mein großer Bruder sparte für einen Opel GT. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutti noch goldenes Haar, waren Cindy und Bert noch ein Paar. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, seitdem hat sich so manches getan. Es gibt die Umwelt und den neuen Mann, die Tempolimits auf der Autobahn. Und die Chips sind nicht mehr das, was sie waren. Damals war Video noch Latein. Und bei CD wusste jeder, es kann nur Seife sein. das ist schon lange her. John Lennon lebt nicht mehr. Wir waren so unbeschwert, sogar beim Geschlechtsverkehr. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutti noch goldenes Haar. Waren Ernie und Bert noch ein Paar, als Willy Brandt Bundeskanzler war. Dankeschön. Und wie immer unser Audio-Hörtext aus Le Monde Diplomatique, fremde Podcasts im Niemandsland, diesmal um die Hintergründe des Beitrittsabkommens zwischen der Ukraine und der Europäischen Gemeinschaft. Kiews falsche Freunde. Seit 2009 hat die EU die Ukraine in ihr Projekt der östlichen Partnerschaft eingebunden, um das Land dem russischen Einfluss zu entziehen. Von der zunehmenden wirtschaftlichen Integration werden aber nicht alle profitieren. Von Pierre Rombert. In der Entwicklung des russisch-ukrainischen Konflikts spielte das sogenannte Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine eine zentrale Rolle. Die Verhandlungen zu dem Abkommen begannen Anfang der 2000er Jahre. Ende 2013 wollten beide Seiten unterzeichnen, doch unter dem Druck Moskaus machte der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch unerwartet einen Rückzieher. Seine Ablehnung gehörte zu den Auslösern des Aufstands auf dem Maidan, der wenige Wochen später zum Sturz der Regierung führte. Im Februar 2014 wurde sie durch eine proeuropäische Regierung ersetzt. Gleichzeitig annektierte Russland die Krim, Februar, März, und im Donbass wurden die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk proklamiert, April bis Mai. Das Assoziierungsabkommen, das der neu gewählte ukrainische Präsident Petro Poroschenko schließlich im Juni 2014 unterzeichnete, fügt sich in den Rahmen der östlichen Partnerschaft der EU. Dabei handelt es sich um eine von Polen angeregte außenpolitische Initiative Brüssels mit dem Ziel, den Einfluss der EU und die Zusammenarbeit mit den Staaten der früheren Sowjetunion zu stärken und sie enger an den Westen zu binden. Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau und die Ukraine. Nur die drei letztgenannten führten ernsthafte Verhandlungen und schlossen 2014 mit der EU Assoziierungsabkommen. Unter ihnen war die Ukraine natürlich das Schwergewicht. Die Ausrichtung ihrer Außen- und Wirtschaftspolitik beruht auf einem schwierigen Balanceakt zwischen Russland und Europa. Seit dem Gründungsgipfel der östlichen Partnerschaft im Mai 2009 in Prag, der vor dem Hintergrund von Spannungen um russische Gaslieferungen und nur ein Jahr nach dem russisch-georgischen Krieg stattfand, setzte Polen darauf, dass der Annäherungsprozess in die EU-Mitgliedschaft der Ukraine münden würde. Der Wunsch, das Land dem russischen Einfluss zu entziehen, bestimmt die polnische Politik seit Jahrzehnten. Bereits vor dem eigenen EU-Beitritt 2004 plädierte Warschau bereits für die Aufnahme der Ukraine. Frankreich und Deutschland waren zurückhaltender. Am 1. September 2017 trat das Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU in Kraft, begleitet von einem Hilfsprogramm im Umfang von 11 Milliarden Euro für den Zeitraum 2014 bis 2020. Mit Anhängen umfasst es insgesamt 2135 Seiten und selbst die meisten Interessierten dürften nicht über die Lektüre der einleitenden Binsenwahrheiten von Frieden, nachhaltiger Entwicklung, Transparenz, Zivilgesellschaft und interkulturellem Dialog hinausgekommen sein. Wer genauer hinsieht, stellt fest, dass sich das Abkommen durchaus als Dokument einer freiwilligen Annexion lesen lässt. Das erklärte Ziel ist in erster Linie eine vertiefte und umfassende Freihandelszone nach dem Muster des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT von 1994. Auf ganz klassische Art verpflichten die Artikel über den Handel die Ukraine, die meisten Schranken für den freien Wettbewerb, Subventionen, Normen und Ähnliches, zu beseitigen. Doch das Entscheidende steht an anderer Stelle. Um Beziehungen zu entwickeln, die sich auf die Grundsätze der freien Marktwirtschaft stützen, Artikel 3, ist die Ukraine bestrebt, ihre Politik im Einklang mit den Leitprinzipien der makroökonomischen Stabilität, solider öffentlicher Finanzen und einer dauerhaft finanzierbaren Zahlungsbilanz schrittweise an die Politik der EU anzunähern. Artikel 343. Der einzige erlaubte Weg ist also die Sparpolitik. Die Ukraine wird die administrativen und institutionellen Reformen vornehmen, die notwendig sind, um dieses Abkommen umzusetzen und das dafür erforderliche, wirksame und transparente Verwaltungssystem bereitstellen. Artikel 56. Von der Etikettierung im Supermarkt über das Tiefkühlverfahren für Gemüse bis zur Liberalisierung der öffentlichen Einrichtungen, der freien Kapitalzirkulation und der geschützten Herkunftsbezeichnung für Roquefort-Käse. Überall diktieren die Funktionäre aus Brüssel ihrem Partner den juristischen Rahmen. Dazu gehört auch die Verpflichtung, das Lobbying zu legalisieren. Die Vertragspartner kommen überein, dass es notwendig ist, rechtzeitig und regelmäßig mit Vertretern des Handels Konsultationen über Vorschläge für Zoll- und handelsrechtliche Vorschriften und Verfahren aufzunehmen. Artikel 77b. Kurz gesagt, die gesamte Gesetzgebung der Ukraine wird umgestaltet, obwohl die EU-Kandidatur der Ukraine zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens noch gar nicht auf der Tagesordnung stand. Man muss kein schlauer Stratege sein, um die geopolitischen Absichten des Textes zu erkennen. In Artikel 7 wird die schrittweise Annäherung im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik betont. Und im Kapitel Zusammenarbeit im Energiebereich einschließlich Nuklearfragen steht die Empfehlung der Diversifizierung der Energiequellen, Lieferanten, Transportwege und Transportverfahren, Artikel 338, an ein Land, das zumindest zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens in diesem Bereich weitgehend von Russland abhängig war. Kein Wunder also, dass Moskau das Abkommen als Kampfansage betrachtete. Andere Artikel klingen noch aggressiver. Die Ukraine setzt schrittweise den Bestand an europäischen Normen in nationale Normen um. Im Zuge dieser Umsetzung nimmt die Ukraine zugleich widersprüchliche nationale Standards zurück, einschließlich ihrer Anwendung vor 1992 ausgearbeiteter zwischenstaatlicher Normen GOST, Artikel 56 bis 58. Dahinter verbergen sich alle aus der Sowjetunion übernommenen Normen. Mit anderen Worten, das Abkommen legt fest, dass die Ukraine ihre Wirtschaft entrussifiziert. Die Janukowitsch-Regierung 2010 bis 2014, die das Abkommen aushandelte, wollte einen Anker nach Westen auswerfen, um die Abhängigkeit von Russland auszugleichen, ohne den großen Nachbarn jedoch zu verärgern oder gar mit ihm zu brechen. Russland allerdings widersetzte sich entschieden der östlichen Partnerschaft der EU und zwang die Ukraine Ende 2013, das Abkommen nicht zu unterzeichnen. Stattdessen warb Moskau für die eigene Zollunion der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, die 2015 durch die Eurasische Wirtschaftsunion ersetzt wurde. Beide Integrationsmodelle beruhten auf gegensätzlichen Grundlagen. Wettbewerb und Marktwirtschaft auf der einen Seite, oligarchischer Kapitalismus auf der anderen und gingen von unterschiedlichen Normen aus, waren also inkompatibel. Danke, meine Arbeitsstelle, danke, wieder neuen Tag, danke, wir Die Ukraine, geografisch zwischen der EU und dem eurasischen Raum gelegen, wurde von beiden mächtigen Nachbarn mit ihren gegensätzlichen Interessen bedrängt und tat sich schwer, das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das Ultimatum aus Moskau und der Aufstand gegen die Janukowitsch-Regierung auf dem Maidan gaben schließlich den Ausschlag. Die Ukraine nahm den Weg nach Westen. Die geopolitischen und militärischen Folgen dieser Entscheidung sind heute unübersehbar, doch die sozialen Kosten des Assoziierungsabkommens bleiben ein Tabu. Als Vorbild dient die jahrzehntelange Entindustrialisierung, die die europäische Arbeiterklasse in den 1980er und 90er Jahren erlebte. Modernisierung und Umstrukturierung der ukrainischen und der EU-Industrie in bestimmten Bereichen. Artikel 379g. Umstrukturierung des Kohlesektors. Artikel 339, der für die Wirtschaft des Donbass entscheidend ist. Umstrukturierung und Modernisierung des Verkehrssektors der Ukraine. Artikel 368. Abschaffung von Staatshilfen, die den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen. Artikel 262.1. Man kann sich vorstellen, wie das Kräfteverhältnis zwischen den ukrainischen Verhandlern und den Scharen von Brüsseler Juristen aussah. Auf der einen Seite eine Union aus 27 entwickelten, kapitalistischen Staaten und auf der anderen Seite ein Land, das im Vertragstext teils als Entwicklungsland bezeichnet wird. Nach der Lektüre der 44 Anhänge, die den Verzicht der Ukraine auf ihre ökonomische Souveränität ausführen, klingen die europäischen Liebesbekundungen seit der russischen Invasion an das Bruderland, das unsere Werte verteidigt, ziemlich heuchlerisch. Bereits 2013 hatte ein westlicher Diplomat in Kiew zugegeben, diese Assoziierungsabkommen sind in gewisser Weise Ausdruck einer kolonialen Haltung. Schon die Staaten Mitteleuropas, die 2004 in die EU aufgenommen wurden, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, hatten der deutschen Industrie eine Reservearmee an Arbeitskräften geliefert, die neu hochgezogenen Zuliefererfabriken schufteten. Es steht zu befürchten, dass den ukrainischen Arbeitskräften ein ähnliches Schicksal droht. Seit dem Mauerfall organisiert die EU Produktionsverlagerungen in neue Mitgliedstaaten oder benachbarte Länder. Sie haben das Ziel, vor ihrer Tür ein kleines China zu schaffen, um ihre industriellen Flaggschiffe mit Arbeitskräften zu versorgen und ihnen neue Märkte zu erschließen. Arbeitsnormen sollten nicht für protektionistische Zwecke genutzt werden, verlangt das Abkommen. Artikel 291. 2022 liegt der gesetzliche Mindestlohn in der Ukraine umgerechnet bei etwa 180 Euro pro Monat. Mitte der 2000er Jahre setzte Brüssel innerhalb der Union entschlossen die Arbeitnehmerfreizügigkeit um. Dieselbe Hartnäckigkeit findet sich im Abkommen mit der Ukraine, das die schrittweise Liberalisierung der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien vorsieht. Artikel 96. Solche Leistungen werden die ukrainischen Geflüchteten wohl bald in den kaufkraftstarken EU-Ländern erbringen. Und zugleich werden in der Ukraine die großen französischen, deutschen und polnischen Unternehmen auftauchen, um dort Post- und Telekommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen zu übernehmen, die nun für den Wettbewerb offen stehen. Der russische Überfall hat die Annäherung Kiews an die EU weiter beschleunigt. Am 23. Juni 2022 erhielt die Ukraine den Status als Beitrittskandidat. Die Wünsche Polens werden endlich Wirklichkeit und angesichts der Aussicht auf weitere Produktionsverlagerungen in die Nachbarschaft reibt man sich in den europäischen Hauptstädten die Hände. Ich setze mich ein für die Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten des Westbalkans, um die Ukraine, um Moldau und perspektivisch auch um Georgien, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz am 29. August. 12 Tage zuvor hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ein Gesetz unterzeichnet, das kleinen und mittleren Betrieben mit bis zu 250 Beschäftigten, in solchen arbeiten 70% der ukrainischen Werktätigen, erlaubt, die Anwendung des Arbeitsgesetzes auszusetzen. Fortan sind nur noch die vom Arbeitgeber im Arbeitsvertrag fixierten Bestimmungen maßgebend. Mit der Aufhebung des Kriegsrechts soll allerdings der Status quo ante wiederhergestellt werden. Ob sich Zelenskys Partei, Diener des Volkes, daran halten wird, darf allerdings bezweifelt werden. Die extreme Überregulierung der Beschäftigung widerspricht den Prinzipien der Selbstregulierung des Marktes und der modernen Personalführung, erklärte die Abgeordnete Hanna Lichmann. Laut der Medienplattform Open Democracy soll ein weiterer Gesetzentwurf in Planung sein, der einen Arbeitstag von bis zu 12 Stunden einführen und den Arbeitgebern erlauben würde, Angestellte ohne Begründung zu entlassen. Am 29. August 2022 sprach Selenskyj per Video auf einer Veranstaltung des französischen Arbeitgeberverbandes MEDEF. Dass er hinterher stehende Ovationen bekam, lag womöglich nicht allein an seinem entschlossenen Kampf gegen den russischen Aggressor. Pierre Rombert ist Mitglied der Pariser Redaktion. Aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Lass dich aber mit ihrem Geld, wollt ihr für diese Leute leben, wollt ihr auch noch reich und privat? Sind wir so mit uns los, sagen wir, reich und verziehen, wir werden es wagen, die Sachen kommen aus dieser Welt, braucht ihr wohl überhaupt kein Geld? Kein Geld! Und ihr habt so scheiß, ich kotze euch auf Geld und Fleisch. Großes Geld, in mir kein Glück, und wenn nicht, dann gebe ich dir zurück. Sind wir so mega sozusagen, wir erreichen das Ziel, wir werden es fangen. Die Leute kommen auf die Arbeit, braucht der Mut überhaupt kein Geld. Kein Geld! Die Katastrophen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 13. bis zum 27. Februar 2023. Eine Meldung aus Berlin. Auch Gregor Gysi unterzeichnet den Aufruf von Wagenknecht und Schwarzer. Berlin. Der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi hat am Dienstag das von seiner Fraktionskollegin Sarah Wagenknecht und der Publizistin Alice Schwarzer initiierte Manifest für den Frieden unterzeichnet. In einer auf der Internetseite der Fraktion veröffentlichten Erklärung ruft der ehemalige Fraktionsvorsitzende ausdrücklich auch zur Teilnahme an der für den 25. Februar geplanten Kundgebung in Berlin auf. Das Manifest und die Kundgebung seien in einer Atmosphäre der Kriegshysterie dringend notwendig. So wie ich entschieden den völkerrechtswidrigen Krieg der NATO gegen Serbien und den völkerrechtswidrigen Krieg der USA und anderer Länder gegen den Irak ablehnte, lehne ich auch den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine ab, betonte Gysi weiter. Es gäbe für keine Seite ein Interesse, diesen Krieg fortzusetzen. Es brauche daher einen sofortigen Waffenstillstand und dahingehend muss Druck und Diplomatie entfaltet werden. Wer einen solchen Waffenstillstand ablehne, nehme viele weitere Tote, Verletzte und Zerstörungen in Kauf. Geboten sei zu Deeskalation, Abrüstung, Interessensausgleich, wesentlich mehr Diplomatie und zur strikten Wahrung des Völkerrechts auf allen Seiten zurückzukehren. Den Aufruf hatten bis zum Dienstagabend mehr als 420.000 Menschen unterzeichnet. Niemandsland. Una veu lliure en un món poc lliure. 91.4 a Barcelona. Niemandsland. Das freie Radio in Barcelona. Carmela Negrete schreibt zum Thema Unterfinanzierung des Gesundheitssystems in Spanien in der Jungen Welt heute am Dienstag, dem 14. Februar, einen Artikel unter dem Titel Madrid steht auf. Spanien. Hunderttausende demonstrieren erneut für würdige Arbeitsbedingungen und gegen Kürzungen im Gesundheitssektor. Die zweite große Demonstration von Patienten und medizinischem Personal innerhalb weniger Monate überflutete die Straßen von Madrid am Sonntag. Von 4 Startpunkten in der Stadt führten Demonstrationen in Richtung der Plaza de Cibeles. Die Demonstrierenden setzten damit ein Zeichen gegen die Regionalregierung der Präsidentin Isabel Díaz Ayuso von der rechtskonservativen Volkspartei PP. Staatliche Stellen gingen von 250.000 Menschen aus. Die Organisatoren sprachen von 1 Million Menschen. Somit war der Protest unter dem Motto »Madrid steht auf und fordert eine öffentliche Gesundheitsversorgung« sogar größer als der letzte im November. Die Gewerkschaften klagen an, dass das medizinische Personal in der Region wegen der schlechten Arbeitsbedingungen in andere spanische Comunidades Autónomas oder sogar ins Ausland abwandert. Deshalb sind auch etliche Ärzte in Madrid seit November im Ausstand. Auf einer Pressekonferenz am 17. Januar informierte das Streikkomitee der Ärzte über die unmöglichen Zustände, die in der Stadt zurzeit herrschen. So hätten rund 1 Million Madrider keinen Hausarzt, darunter 200.000 Kinder. Ángela Hernández ist Generalsekretärin des Verbandes der Ärzte und Hochschulabsolventen von Madrid, AMITS, der den Streik mitorganisiert, erklärte am Sonnabend gegenüber dem TV-Sender La Sexta, dass es nicht möglich sei, bis zu 60 Patienten an einem Tag zu versorgen, pro Arzt. Es ist unmöglich, eine Qualitätsbehandlung auf dieser Basis anzubieten. Das seien 7,5 Minuten pro Patient, wenn der Arzt 8 Stunden ohne eine einzige Pause arbeite. Für die Einwohner bedeutet das immer längere Wartezeiten, Termine für Spezialisten oder Operationen, die sich um viele Monate verschieben. Für die Mediziner selbst sind das auch unhaltbare Zustände. Kein Wunder, dass von den rund 300 jungen Ärzten, die jedes Jahr ihre Ausbildung in der Region beenden, laut der AMITS lediglich 20 dort bleiben und arbeiten. Die Gewerkschaft Comisiones Obreras, CCO, erinnerte in einer Mitteilung vom Montag daran, dass es nicht nur um das Personal und Gehälter geht. Im Jahr 2022 haben die Unfälle des medizinischen und Pflegepersonals in Madrid im Vergleich zum letzten Jahr vor der Pandemie 2019 um 180% zugenommen. Manuel Barroso, der ist Chef der Gewerkschaft in der Region, erklärte, dass es kaum Kontrollen gäbe. Es gehe um die Knochen. Gesundheitsschäden und Unfälle im Arbeitsumfeld des Gesundheitswesens sind eine Folge schlechter Arbeitsbedingungen und der Explosion gegenüber Risikofaktoren, die direkt mit biologischen Arbeitsstoffen zusammenhängen. Aber sie haben auch ihren Ursprung in der hohen Inzidenz von Muskel-Skelettverletzungen, die sich im Allgemeinen durch Schäden an Rücken und Gelenken manifestieren. Politiker der meisten anderen Parteien nahmen an der Demonstration teil, darunter die Industrie- und Tourismus- und Handelsministerin der sozialdemokratischen Partei PSOE, Reyes Maroto. Auch Vertreter des linken Bündnisses Unidas Podemos und vom grün-linken Más País demonstrierten. Die beiden letzteren betonen in ihren Klagen, dass das System in der Region Madrid das beste Beispiel dafür sei, was die fortgeschrittene Liberalisierung und Privatisierung der Gesundheitsversorgung für die Menschen bedeutet. Madrid ist die Comunidad Autónoma, die besonders wenig Geld pro Einwohner für Gesundheit ausgibt, aber die private Versorgung in besonderem Maße mitfinanziert, wie das Medium CTXT ausrechnete. Insbesondere die Hausärzte sind unterfinanziert und unterbesetzt. Für 2000 Einwohner steht eine Krankenschwester zur Verfügung, der niedrigste Wert in ganz Spanien. Die Präsidentin der Region berührt das nicht. Zu mächtig fühlt sie sich, zu groß sind die Interessen und der Einfluss der Netzwerke ihrer Partei in der Region, die in Madrid seit 1995 ununterbrochen das Sagen hat. Trotz der Proteste und obwohl ihr eigener Bruder in einen Skandal um die Vergabe von Aufträgen für Masken in Millionenhöhe involviert war, soll Ayuso im Mai allen Umfragen nach mit einer Mehrheit von rund 40% wiedergewählt werden. Offenbar haben viele Madrider Angst vor der Machtverschiebung und glauben immer noch an das kleinere, nun immer größere Übel. Barcelona, con los motores en marcha. Dann können wir in der gleichen jungen Welt vom 14. Februar, St. Valentinstag, eine Rede von Marie Meyer nachlesen, die ist Mitglied der Kommunistischen Organisation Berlin, vom Sonntag anlässlich des 90. Jahrestags der illegalen KP-Tagung im Sporthaus Ziegenhals. Da hieß es unter anderem: Heute, 90 Jahre später, erleben wir wieder eine Zuspitzung des Klassenkampfes, wie seit 1945 nicht mehr. Deutschland führt abermals einen Krieg gegen Russland. Wenn auch noch nicht mit Bodentruppen oder Kampfjets auf russischem Territorium, dafür mit dem Liefern von Waffengütern und Panzern, die Richtung Osten rollen, in die Ukraine. Ob nun damals oder heute, ob nun mit offenem Terror oder sogenannter Krisenpolitik, am Ende geht es dem Kapital, ob in der Ukraine oder hier in Deutschland, nur um eine Sache, Profit. Kaum etwas könnte das deutlicher machen als die aktuelle Zuspitzung nach innen. Die Verarmungspolitik und die Lasten des Krieges der Bourgeoisie werden auf die deutsche Arbeiterklasse abgewälzt und damit gerechtfertigt, dass Russland nun einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen würde. Es scheint, man könne ja nicht mehr anders, als 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr bereitzustellen oder dass Preise steigen müssten, weil nun keine Rohstoffe geliefert würden. Die herrschende Klasse geht sogar so weit zu behaupten, dass der von Russland angezettelte Krieg an der Inflation schuld sei. Dass Inflation und Sozialabbau jedoch schon lange vor dem Krieg Trend waren, dazu wird geschwiegen. Genauso auch, welchen Nutzen und Einfluss die Sanktionspolitik des Westens und der BRD gegenüber Russland haben, um es letztlich in die Knie zu zwingen. Kurzum, der deutschen Bourgeoisie ist jedes Mittel recht, um ihre eigene imperialistische Politik nach innen und außen zu relativieren. Contrabanda FM, aquí estamos en un estrecho directo con todas las máquinas en marcha. Der Investigativjournalist Seymour Hersh hat eine umstrittene Recherche zum Nord Stream-Anschlag veröffentlicht. Die Berliner Zeitung hat ein Interview mit ihm gemacht und ich lese ein paar Auszüge aus diesem Interview. Der Investigativjournalist Seymour Hersh hat eine Recherche veröffentlicht, der zufolge die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines von der US-Regierung mit Unterstützung Norwegens veranlasst worden sind. Die US-Regierung und die CIA haben auf Hershs Anfrage seine Darstellung bestritten. Natürlich, was sollen sie auch sagen? In vielen Medien wurde Hersh vorgeworfen, er habe seine anonyme Quelle nicht offengelegt. Naja, die wäre dann auch längst nicht mehr am Leben. Weshalb seine Behauptungen nicht zu überprüfen seien. Es wurde auch die Kritik formuliert, dass die Recherche nicht stimmig sei. Der Berliner Publizist Fabian Scheidler hat für die Berliner Zeitung mit Seymour Hersh gesprochen. Er sagt, Herr Hersh, bitte legen Sie Ihre Erkenntnisse im Detail vor. Was ist Ihrer Quelle zufolge genau passiert? Wer war am Nord Stream-Attentat beteiligt und was waren die Motive? Hersh sagt dazu Folgendes. Es war eine Geschichte, die danach schrie, erzählt zu werden. Ende September 2022 sollten in der Nähe der Insel Bornholm in der Ostsee 8 Bomben gezündet werden. 6 davon gingen hoch, in einem Gebiet, in dem es ziemlich flach ist. Sie zerstörten 3 der 4 großen Pipelines von Nord Stream 1 und 2. Die Nord Stream 1 Pipeline hat Deutschland und andere Teile Europas seit vielen Jahren mit sehr billigem Erdgas versorgt. Und dann wurde sie gesprengt, ebenso wie Nord Stream 2. Und die Frage war, wer war das genau und warum? Am 7. Februar 2022, gut 2 Wochen vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, sagte der US-Präsident Joe Biden auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus, die er mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz abhielt, dass die USA Nord Stream stoppen würde. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Biden sagte wörtlich, wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nord Stream mehr geben. Wir werden dem Projekt ein Ende setzen. Und als eine Reporterin fragte, wie genau er das zu tun gedenke, da das Projekt vor allem unter deutscher Kontrolle stehe, sagte Biden nur, ich verspreche, dass wir in der Lage sein werden, es zu tun. We will, I promise you, we'll be able to do it. Seine stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland, die tief in die Geschehnisse der Maidan-Revolution im Jahr 2014 verwickelt war, hatte sich ein paar Wochen zuvor ähnlich geäußert. Frage: Sie sagen, dass die Entscheidung, die Pipeline auszuschalten, sogar noch früher von Präsident Biden getroffen wurde. Sie schreiben in Ihrem Bericht, dass im Dezember 2021 der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan ein Treffen der neu gebildeten Task Force der Joint Chiefs of Staff der CIA, des Außen- und Finanzministeriums einberief. Sie schrieben, Sullivan wollte, dass die Gruppe einen Plan für die Zerstörung der beiden Nord Stream Pipelines ausarbeitet. Ja, diese Gruppe wurde ursprünglich einberufen, um das Problem zu studieren. Sie trafen sich in einem sehr geheimen Büro. Direkt neben dem Weißen Haus gibt es ein Bürogebäude, das Executive Office Building. Es ist unterirdisch durch einen Tunnel mit dem Weißen Haus verbunden. Und ganz oben befindet sich ein Büro für eine geheime externe Gruppe von Beratern, die sich President's Intelligence Advisory Board nennt. Ich habe das erwähnt, um den Leuten im Weißen Haus zu signalisieren, dass ich Informationen habe. Das Treffen wurde dort einberufen, um zu untersuchen, was wir tun würden, wenn Russland in den Krieg zieht. Das war 3 Monate vor dem Krieg. Vor Weihnachten 2021. Es handelte sich um eine hochrangige Gruppe, die wahrscheinlich einen anderen Namen hatte. Ich nannte sie einfach Interagency Group. Ich kenne den offiziellen Namen nicht, falls es einen gab. Es handelte sich um die CIA und die National Security Agency, die die Kommunikation überwacht und abhört, das Außenministerium und das Finanzministerium, das Geld zur Verfügung stellt und wahrscheinlich noch ein paar weitere Organisationen, die beteiligt waren. Die Joint Chiefs of Staff waren auch vertreten. Es ging darum, Empfehlungen zu geben, wie Russland zu stoppen wäre, und zwar entweder mit reversiblen Maßnahmen, wie weiteren Sanktionen und wirtschaftlichem Druck, oder mit irreversiblen, kinetischen Maßnahmen, zum Beispiel Sprengungen. Ich möchte hier nicht weiter in die Details gehen und nicht über ein bestimmtes Treffen sprechen, weil ich meine Quelle schützen muss. Ich weiß nicht, wie viele Leute daran teilgenommen haben. Verstehen Sie, was ich meine? Seymour Hersh, geboren am 8. April 1937 in Chicago, ist seit mehr als einem halben Jahrhundert einer der einflussreichsten investigativen Journalisten der Welt. Im Jahr 1970 erhielt er den Pulitzerpreis für die Aufdeckung der US-Kriegsverbrechen im Dorf My Lai in Vietnam, die einen großen internationalen Aufschrei auslöste. Er war maßgeblich an der Aufklärung des Watergate-Skandals für die New York Times beteiligt. Im Jahr 2004 berichtete er über die US-Folterpraktiken im irakischen Gefängnis Abu Ghraib, wofür er den renommierten Polk Award erhielt. Winter im Niemandsland. Das Interview ist sehr lang, ich verlese nur noch ein paar kleine Auszüge und nachher gibt es noch eine weitere Information zu diesem Themenkomplex. Es geht darum, was geschehen ist, wer das gemacht hat und warum. Für die Gruppe im Weißen Haus, so fährt Hersh fort, war klar, dass sie die Pipelines sprengen können. Es gibt einen Sprengstoff namens C4, der unglaublich wirkungsstark ist, vor allem bei der Menge, die sie verwenden. Man kann ihn mit Unterwassersonargeräten fernsteuern. Diese Sonargeräte senden Signale auf niedrigen Frequenzen aus. Es war also möglich, und das wurde dem Weißen Haus Anfang Januar mitgeteilt, denn 2 oder 3 Wochen später sagte die Unterstaatssekretärin Victoria Nuland, dass wir es tun können. Ich glaube, das war am 20. Januar. Und dann sagte der Präsident, als er zusammen mit dem deutschen Bundeskanzler am 7. Februar 2022 die Pressekonferenz abhielt, ebenfalls, dass wir es tun können. Der deutsche Kanzler hat damals nichts Konkretes gesagt, er war sehr vage. Eine Frage, die ich Herrn Scholz gern stellen würde, wenn ich eine parlamentarische Anhörung leiten würde, ist diese. Hat Joe Biden Ihnen davon erzählt? Hat er Ihnen damals gesagt, warum er so zuversichtlich war, dass er die Pipeline zerstören könnte? Wir als Amerikaner hatten damals zwar noch keinen ausgearbeiteten Plan, aber wir wussten, dass wir die Fähigkeit hatten, es zu tun. Sie schreiben, Norwegen spielte eine Rolle. Inwieweit war das Land beteiligt und warum sollten die Norweger so etwas tun? Antwort Hersh. Norwegen ist eine große Seefahrernation und sie haben Energiequellen in der Tiefe. Sie sind auch sehr darauf bedacht, ihre Erdgaslieferungen nach Westeuropa und Deutschland zu steigern. Und das haben sie auch getan. Sie haben ihre Exporte gesteigert. Warum sollten sie sich also nicht aus wirtschaftlichen Gründen mit den USA zusammentun? In Norwegen gibt es außerdem eine ausgeprägte Feindseligkeit gegenüber Russland. And Joe Biden denied any responsibility. In fact, he blamed Russia. Joe Biden and his whole administration told us that somehow Russia, for reasons they never make clear, just because they're evil, had sabotaged their own energy pipeline. Watch this. It was a deliberate act of sabotage, and now the Russians are pumping out disinformation online. Zu der Frage, wann sie das taten und wie das abgelaufen ist, sagt Hersh, Ja, sie taten es gegen Ende der Übung im Juni 2022. Aber in letzter Minute wurde das Weiße Haus nervös. Der Präsident sagte, er habe Angst davor, es zu tun. Er änderte seine Meinung und gab neue Befehle, sodass man die Möglichkeit hatte, die Bomben jederzeit aus der Ferne zu zünden. Man machte das mit einem ganz normalen Sonar. Ein Produkt von Raytheon übrigens. Man fliegt über die Stelle und lässt einen Zylinder fallen. Er sendet ein niederfrequentes Signal. Man kann es als Flötenton beschreiben. Man kann verschiedene Frequenzen einstellen. Die Befürchtung war allerdings, dass die Bomben nicht funktionieren würden, wenn sie zu lange im Wasser blieben, was bei zwei Bomben tatsächlich auch der Fall war. Es herrschte also große Sorge innerhalb der Gruppe, das richtige Mittel zu finden, und wir mussten uns tatsächlich an andere Geheimdienste wenden, über die ich absichtlich nicht geschrieben habe. Und was passierte dann? Die Sprengsätze waren platziert und man fand einen Weg, sie fernzusteuern. Joe Biden entschied damals im Juni, sie nicht in die Luft zu jagen. Es war 5 Monate nach Kriegsbeginn, aber im September befahl er es zu tun. Die operativen Mitarbeiter, die Leute, die für die Vereinigten Staaten kinetische Dinge tun, wie das heute heißt, sie machen, was der Präsident sagt. Und sie dachten zunächst, dies sei eine nützliche Waffe, die er bei Verhandlungen einsetzen könnte. Aber irgendwann, nachdem die Russen einmarschiert waren und dann, als die Operation abgeschlossen war, wurde die ganze Sache den Leuten, die sie durchführten, zunehmend zuwider. Es handelte sich um Leute, die in Spitzenfunktionen bei den Geheimdiensten arbeiten und gut ausgebildet sind. Sie wenden sich gegen das Projekt. Sie hielten es für verrückt. Kurze Zeit nach dem Anschlag, nachdem sie es getan hatten, weil es ihnen befohlen worden war, gab es bei den Beteiligten eine Menge Zorn über die Operation und Ablehnung. Das ist einer der Gründe, warum ich so viel erfahren habe. Und ich werde Ihnen noch etwas sagen. Die Menschen in Amerika und Europa, die Pipelines bauen, wissen, was passiert ist. Ich sage Ihnen etwas Wichtiges. Die Leute, denen Unternehmen gehören, die Pipelines bauen, kennen die Geschichte. Ich habe die Geschichte nicht von Ihnen erfahren, aber ich habe schnell erfahren, dass Sie es wissen. Tucker, this is a case where you have the motive. The U.S. has long been trying to stop the Nord Stream 2, because as Cy Hirsch's story points out, the U.S. has recognized that if Nord Stream 2 goes online, that would make it a lot more difficult for the U.S. to wage a proxy war against Russia, because Germany will not want to be on board with cutting off its source of cheap energy. Wie haben Sie die Fakten überprüft? Seymour Hersh fährt fort. Ich habe für die aktuelle Story mit ebenso erfahrenen Faktenprüfern zusammengearbeitet, wie ich sie früher beim New Yorker hatte. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, obskure Informationen, die mir mitgeteilt werden, zu prüfen. Die persönlichen Angriffe auf mich verfehlen außerdem den Punkt. Der Punkt ist, dass Joe Biden beschlossen hat, die Deutschen diesen Winter frieren zu lassen. Der Präsident der Vereinigten Staaten möchte lieber, dass Deutschland friert, als dass Deutschland die Ukraine möglicherweise nicht mehr unterstützt. Und das ist für mich eine verheerende Sache für dieses Weiße Haus. Proceeded to engage in this operation to blow up Nord Stream 2. And they've made no secret about their embrace of this. Die Leute, die an der Operation beteiligt waren, sahen, dass der Präsident für seine kurzfristigen politischen Ziele Deutschland frieren lassen wollte. Und das hat sie entsetzt. Ich spreche hier von Amerikanern, die den Vereinigten Staaten gegenüber sehr loyal sind. Bei der CIA ist es so, dass man, wie ich es in meinem Artikel formuliere, für die Macht arbeitet und nicht für die Verfassung. Der politische Vorteil des CIA liegt darin, dass ein Präsident, der seine Pläne im Kongress nicht durchbekommt, mit dem CIA-Direktor im Rosengarten des Weißen Hauses spazieren gehen kann, um etwas Geheimnis zu planen, das auf der anderen Seite des Atlantiks und wo auch immer auf der Welt viele Menschen treffen kann. Das war immer das Alleinstellungsmerkmal der CIA, mit dem ich meine Probleme habe. Aber selbst diese Gemeinschaft ist entsetzt darüber, dass Biden beschlossen hat, Europa der Kälte auszusetzen, um einen Krieg zu unterstützen, den er nicht gewinnen wird. Das ist für mich ruchlos. That she is grateful, along with the White House, that the Nord Stream 2 is now a hunk of metal at the bottom of the sea. Genauso funktioniert. aber keiner kann verstehen. Komm noch raus, lass mich die Welt mit deinen. Im Gleichgewicht, wenn es den Tod, finde den Rhythmus nicht. Sag mir, ob du das schaffst, alleine und nicht einsam zu sein. Bleibt der Kühlschrank leer, stattdessen esse ich mich durch ein Schokoladenmeer. Das so lang, bis ich nicht schlafen kann und hör mir wehmütig immer denselben Love-Song an. James Tiddle, you've got a friend, so ist das immer, sind wir getrennt, als ob mein Ohr nur noch auf kleiner Flamme brennt. Der Kopf sagt ja, das Herz sagt nein. Hürdenlauf auf einem Bein. Komm nach Haus. Erst zwei Schuhe können ein Paar sein. Weg. Du kennst meinen Wasserstandspegel, du gibst jedes Seelenleck. Du hast so viele Schätze, bist mein Halt und Ruhepunkt und findest Ankerplätze, wenn mein Herz nach dir funkt. Ohne dich zieh ich die Fühler ein. Schneckenklein. Ohne dich komm ich aus dem Gleichgewicht. Wenn aus dem Takt, finde den Rhythmus nicht. Sag mir, ob du das schaffst, alleine und nicht einsam zu sein. Land. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 13. bis zum 27. Februar 2023. Elektrorollerverbot, das ist seit dem 1. Februar in Kraft. Das heißt, ab diesem Tag ist das Mitführen dieser Einpersonenfahrzeuge in Bussen, Bahnen und U-Bahnen in ganz Katalonien verboten. Diese Maßnahme wurde ergriffen, nachdem ein Roller dieser Art einen Brand ausgelöst hatte, und zwar in einem Zug der Generalitat. Die Batterie hatte sich beim Aufladen des Akkus im Zug überhitzt und war förmlich in Brand geraten. Allein in Barcelona ist es im vergangenen Jahr 2022 zu 25 Brandvorgängen mit Elektrorollern gekommen, wie die Feuerwehr bekannt gibt. Bei einem dieser Brände in einem Waggon der Ferrocarriles, wie gerade gesagt, de la Generalitat, im November vergangenen Jahres bestand ernsthafte Gefahr für die Sicherheit, Leib und Leben der Passagiere. Wohnhölle Barcelona. Bürgermeisterin Ada Colau bekräftigte am Mittwoch gegenüber der Presse, dass sie auch weiterhin gegen die Gaia-Fonds und für einen sozialen Wohnungsmarkt Politik machen werde. Zu den Prioritäten ihrer Politik gehöre der Kampf gegen die profitorientierten ausländischen Immobilienanlagefonds. Zitat Colau: Wir wollen sie hier nicht haben, so die Bürgermeisterin. Colau kündigte den Kauf von 2 Wohngebäuden im Bezirk Eixample an, die dem sozialen Wohnungsmarkt zugeführt werden sollen. Weiterhin verkündete die Bürgermeisterin auf ihrer jährlichen Pressekonferenz für die Medien, Zitat: Wir bekämpfen die Spekulation mit Wohnraum, damit die Anwohner in ihren Wohnbezirken zu erschwinglichen Preisen bleiben können. Zweites Zitat: Den Gaia-Fonds werden wir das Leben unerträglich machen. Sie sollen wegbleiben. Zum Thema Kriminalität in der Stadt äußerte Colau: Die Zahl der Delikte ist zurückgegangen. Doch müssen wir die Zusammenarbeit mit den Mossos d'Esquadra verbessern. Hiermit ist gemeint die Kooperation zwischen der Guardia Urbana Polizei und der von der Generalitat befehligten Polizei Mossos d'Esquadra. Zu den Wahlen am 28. Mai erklärte Colau: Ich werde kandidieren und ich habe die Hoffnung, noch weitere 4 Jahre Bürgermeisterin sein zu können, um die von meiner Partei begonnene Wende zu konsolidieren. Barcelona Crime City und seine Intensivtäter. Hohn für die Opfer und bitteres Gelächter, ungläubiges Staunen und Empörung. Das sind die Reaktionen der Bevölkerung angesichts der Nachricht, dass die Mossos d'Esquadra 5 stadtbekannte Diebe und Straßenräuber insgesamt 117 Mal verhaftet haben. Diese glorreichen 5 vereinen auf sich 178 polizeilich registrierte Straftaten. Einer von ihnen wurde bereits 25 Mal verhaftet. Verhaftet heißt hier vorne in die Polizeiwache rein, hinten aus der Polizeiwache wieder raus. Die Zahl der Straßenraubdelikte sank im vergangenen Jahr allerdings insgesamt um 25% gegenüber 2021, nachdem die Polizei 231 stadtbekannte Delinquenten 997 Mal verhaftet hatte. Sie waren für 1441 Diebstahls- und Raubdelikte verantwortlich. Na, das sind ja richtige Prachtexemplare von Dreckschweinen. Im Jahr 2022 wurden in Barcelona 94.826 Diebstahlsdelikte bei der Polizei angezeigt und 11.188 gewaltsame Raubüberfälle auf offener Straße. Dies sei 13% weniger als im Vorjahr, so die Pressestelle der Mossos. Hier muss man natürlich anfügen, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich doppelt so hoch ist. Die meisten Touristen und Bürger gehen erst gar nicht mehr zur Polizei, weil das nichts bringt. Wie wir gerade gesehen haben, wenn man ihn schon erwischt, dann ist er wieder auf freiem Fuß. Die Abnahme führe man auf die Einsätze der nun gebildeten Spezialeinheit der Polizei aufgrund des Planes Pla d'Acció Tremall zurück. Auch die Arbeit der Unitat Territorial de Multireincidenz der División d'Investigación Criminal, DIC genannt, in Barcelona, habe die Zahl der Delikte zurückgehen lassen. Weitere Daten aus dem Polizeibericht. Die Polizei nahm im vergangenen Jahr 34.904 Personenkontrollen bei Intensivtätern vor. Das Profil dieser Individuen ist männlich, zwischen 18 und 25 Jahre alt und von nicht-europäischer Herkunft. Wenn man das sagen darf. Die am stärksten vom Verbrechen betroffenen Stadtteile sind laut Polizei Frente Maritim, San Martí, Sans Montjuïc und Nobaris. Die gefährlichsten Tageszeiten, an denen man überfallen werden kann oder ausgeplündert, sind der Nachmittag und der Abend bzw. die Nacht. Haha, also bleibt einem nur noch der Morgen, um sicher durch die Straßen gehen zu können. Ah, 229 auf den Raub von Luxusuhren spezialisierte Straßenräuber wurden zwischen Mai und Oktober in Barcelona in den Knast gebracht. Also, liebe Mitbürger, ihr könnt alle wieder eure 80.000 Dollar Rolex-Uhren anschnallen und frech auf der Straße umherspazieren. You are listening to Niemands Land, a radio show in German, but not only in German, in English, in Spanish, in Catalan. Barcelona 91.4 FM. Contrabanda. Der katalanische Haushalt ist endlich da. Der Haushaltsplan der katalanischen Landesregierung Generalitat für das Jahr 2023 setzt Schwerpunkte bei den marginalisierten Jugendlichen zum Beispiel. Dies in einem Jahr, wo immer noch Krisenlöcher gestopft werden müssen. Den Hauptanteil am Haushalt bekommt das Gesundheitssystem mit 1,284 Milliarden Euro zusätzlich zum laufenden Betrieb. Hier sind die Schwerpunkte: die Erstaufnahmebetreuung und die mentale Gesundheit. Was aus dem Bericht nicht hervorgeht, soweit ich den gelesen habe, ist die Frage, wie viel da in die privaten Krankenhäuser und in die Privatkliniken gehen vom öffentlichen Geld. Weitere Posten, die im Haushalt Vorrang haben, sind 58 Millionen für die Bekämpfung der schulischen Segregation, wie das so schön offiziell heißt, Vorschulen und Kinderhorte. Auch mehr Mittel zur Bekämpfung der machistischen Gewalt sind im Haushalt vorgesehen. Insgesamt 116,5 Millionen Euro. Von den 555 Millionen für das Sofortprogramm zur Verbesserung der sozialen Lage gehen 50,7 Millionen an die Bahnkarte T-Jobba. Das heißt, das Bahnfahren ist für alle 16- bis 30-Jährigen bis 2024 auf dem gesamten Territorium Kataloniens gratis. 32 Millionen Euro gehen in den audiovisuellen Bereich zur Förderung der Kultur bei Kino, Film und Rundfunk. Kindheit in Katalonien. Die NRO Save the Children warnt, nur 16% aller Haushalte armer Menschen, die in sogenannter Energiearmut leben, erhalten die Bonusse genannten Energiehilfen. Insgesamt 241.088 Kinder leiden in Katalonien unter Kälte in ihren Wohnräumen, dies mitten in der momentanen Kälteperiode hier in Katalonien. Der Grund: ihre Familien können sich keine Heizung leisten und die Stromkosten für Elektrizität oder Gasöfenkosten nicht aufbringen. Dies geht aus dem jetzt veröffentlichten Bericht der NRO Save the Children für Spanien hervor. Die Organisation beklagt, dass der Sozialbonus bei vielen Betroffenen nicht angekommen ist. Die NRO prangert außerdem an, dass die Energiearmut einen extrem schädlichen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder bereits im sehr frühen Alter hat. Denn kleine Kinder verbringen mehr Zeit zu Hause als Erwachsene bzw. die Eltern. Drei Bereiche seien hier betroffen: Erziehung, Sicherheit und Gesundheit der Kinder. Der Konseiller für soziale Rechte der Generalitat, Carles Campuzano, räumt am Donnerstag, dem 2. Februar ein, dass die Kinderarmut in Katalonien ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen hat. Mit über 400.000 Kindern unter 16 Jahren mit großem Risiko für ihr Wohl. Dies seien Zahlen wie in Rumänien, Bulgarien und Griechenland. Eins von drei Kindern lebt in Katalonien in Armut. Das sind 31,8% aller Kinder. Die Verantwortung dafür läge allerdings, so der Konseiller, bei der Zentralregierung in Madrid. Das ist eine beliebte Formel hier in Katalonien, wenn etwas schief geht. Auf welchem Sektor auch immer. Madrid ist schuld. Thema Vergewaltigungsskandal des Ex-FC Barça-Stars Alves. Die Richterin des Amtsgerichts Barcelona, Anna Marín, hat ihren Bericht über die Vorermittlung abgeschlossen und den Medien vorgelegt. Demnach bestehen hinreichende Gründe sowohl für die mutmaßliche Schuld des prominenten Vergewaltigers als auch für seine weitere Inhaftnahme. Die andauernde Untersuchungshaft wird damit begründet, dass erhöhte Fluchtgefahr aufgrund der privilegierten gesellschaftlichen und ökonomischen Position des Beschuldigten bestehe. Auch habe der mutmaßliche Vergewaltiger Alves drei verschiedene Versionen des ihm zur Last gelegten Verbrechenshergangs vorgelegt, ein untrügliches Zeichen dafür, dass er lügt. Der wäre also schnell mit seinem Privatflugzeug oder einer Yacht über alle Berge, wenn man ihn erstmal auf freien Fuß setzen würde. Auf Kaution. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Spitzel und eingeschleuste Agenten in Barcelona. Fünf Frauen klagen gegen einen mit falscher Identität in ihre politischen Kreise eingeschleusten Polizisten, der den Auftrag hatte, die Linke und Antirepressionsbewegung hier in Barcelona auszuspitzeln. Der als Danny H. aufgetretene 30-Jährige mit Anarcho-Tätowierungen und Irokesenkamm, der als sogenannter Hübschling gilt, Danny Guaperas, so wird er genannt, hat auf Kiezfesten mit Frauen aus der linken Anarcho-Szene angebändelt. Ein Polizist im Bett der Anarcho-Bewegung, spottet die Tageszeitung El País am Sonntag. Einer der Einsatzorte des Spitzels war das anarchistische libertäre Sozialzentrum La Cinetica. Der Bursche gab sich offiziell als Installateur für Klimaanlagen aus und gewann durch seine heitere Art, wie es heißt, schnell das Vertrauen der Leute dort. Die Wochenzeitung La Directa deckte den Fall auf und konnte den Spitzel sogar enttarnen als Herrn Daniel Hernández Pons, der Mallorquin Guaperas, der Hübschling aus Mallorca. Danny H. schleuste sich auch in die Coordinadora Antirepressiva von San Andreu ein und nahm an Aktionen der Independentista-Gruppe teil, die abends jahrelang den Verkehr an der Meridiana unterbrochen hatte. Die fünf Frauen, mit denen der Spitzel Beziehungen bzw. sexuelle Kontakte hatte, verweigern den Medien natürlich Interviews. Man weiß, dass sie sehr betroffen sind. Der Geheimagent ist inzwischen abgetaucht. Das Innenministerium gibt keinen Kommentar zu dem Vorfall ab. Dennoch verlautete aus Polizeikreisen, du kannst nicht in Antisystemagruppen sein und gleichzeitig Keuschheit zeigen. Eine wunderbar machistische Auffassung von Berufsethik. Niemandsland. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens, zweiter Teil. Spektakuläre Entführung in Barcelona von zwei chinesischen Mitbürgern im Stadtteil San Gervasio. Die Mossos de Squadra Polizei und die Guardia Urbana erhielten um 17.10 Uhr am Freitag, dem 10. Februar, einen ersten telefonischen Notruf auf 112. Die Entführten sollten 370.000 Euro Lösegeld bezahlen. Die Polizei befreite die Opfer in einem unblutigen Einsatz und verhaftete drei Männer chinesischer Herkunft. Barcelona, Stadt des Lichts. Über 200.000 Besucher kamen am vergangenen Wochenende des 4. und 5. Februar ins Stadtviertel Poblenou, um die Lichtinstallationen des Festivals Llum Bcn zu bestaunen. Die Veranstalter sprachen von einer Rekordbesucherzahl. Es gab 13 Installationen von renommierten Lichtkünstlern zu bestaunen, durchgeführt von Schülern der Architektenschule und Stadtdesign. Thema war unter anderem der Klimawandel. Der Akbarturm leuchtete über alledem in den lebhaftesten Farben. Urbanistikstreit im Zentrum der Stadt. Anwohner des leerstehenden Grundstücks am Paseo Lluís Companys und der Calle Pujadas fordern einen sozialen Gebrauch des Areals für die Bürger in Ciudad Vella. Es geht immerhin um 6.720 Quadratmeter freie Fläche, wo vor Jahren das Justizgebäude stand. Im Hintergrund geht es um den Streit, wofür das Grundstück genutzt werden soll. Rathaus und Generalitat streiten also. Letztere wollen ein neues Gebäude für das Amtsgericht Audiencia Provincial bauen lassen. Die Gegenseite fordert den Bau von Sozialwohnungen. An Ideen ist unter den Anwohnern kein Mangel. Das Gesundheitszentrum CAP könnte eine Erweiterung gebrauchen, meint eine alte Dame. Jordi Papel vom Anwohnerverein Associació Veïns de Casc Antic hat Architekten und Urbanistikplaner zu einem Ideenwettbewerb für einen sozialen Gebrauch des Abrissgeländes aufgefordert. Immer Ärger mit Laura. Laura Borràs, die Präsidentin von Junts, hatte vor Jahren als Direktorin des katalanischen Literaturinstituts insgesamt für 336.700 Euro Beträge für Freunde aus öffentlichen Geldern in Tranchen zerlegt und ausgezahlt. Ein flagranter Verstoß gegen die Antikorruptionsgesetze Spaniens. Frau Borràs wurde letzte Woche vor das Tribunal Superior de Justicia vorgeladen, das oberste Justizorgan hier in Katalonien. Nun haben ihre ehemaligen Freunde einen Deal mit der Justiz gemacht, einer von ihnen, um Vorteile bei seiner Drogenhaft zu erhalten. Es geht immerhin um 5 Jahre und 3 Monate Knast für den Mann. Der Bursche sagt nun gegen Frau Borràs aus und bestätigt die betrügerische Absicht der Zahlungen. Wohnhölle Barcelona. Alarm unter den Anwohnern vieler Wohngebäude und ganzer Häuserblocks im Stadtteil L'Eixample, besonders im sogenannten rechten Teil à la Dreta. Denn es werden immer mehr Fälle bekannt, wo internationale Großinvestoren Immobilien aufkaufen, um für ausländische Shareholder Spekulationsmanöver im großen Stil durchzuführen. Für die langjährigen Bewohner der Wohnungen heißt das Verdrängung durch Mietwucher und Gentrifizierung. Mieter, die seit 30, 40 oder 50 Jahren schon hier wohnen, kriegen plötzlich von neuen Eigentümern eine brutale Wuchermieterhöhung aufgebrummt, was einem Rausschmiss aus der Wohnung gleichkommt. 63 Wohnhäuser haben sich alleine in diesem Stadtteil in den vergangenen 6 Jahren in Luxuswohnungen für Reiche und Superreiche verwandelt. Besonders betroffen sind laut Mieterverein Rambla Catalunya, Gaia Mallorca, Girona, Ausias Marc und Caspe. Die leergeräumten Wohnungen werden in internationalen Anzeigen für bis zu 1,58 Millionen angeboten, wie etwa in der Ausias Marc Nummer 30 bis 32. Ja, Niemandsland, 91.4 FM, Barcelona, Kontrabanda FM, ja. Das neue katalanische Rausgesetz ist da. Was heißt das? Das Gesetz, das vorsieht, konfliktive Hausbesetzer in 30 Tagen aus den Wohnungen zu werfen, wurde am 8. Februar vom katalanischen Parlament mit den Stimmen von Junts, dem Initiator, und PSC und Ciudadans und mit der Unterstützung von ERC verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, dass die Rathäuser und nicht die Hausgemeinschaften bzw. die Mieterversammlungen die Räumung illegal besetzter Wohnungen anzeigen und durchführen lassen müssen. Betroffen sind Gebäude bzw. Wohnungen, die sogenannten Großbesitzern mit mehr als 10 Wohnungen Eigentum gehören. In solchen Fällen ist das Rathaus berechtigt, die leerstehende Wohnung 7 Jahre lang zu beschlagnahmen und sozialen Wohnzwecken zuzuführen. Die Parteien KUP und Comuns stimmten gegen das Gesetz. PP und Vox enthielten sich der Stimme. Ein KUP-Sprecher erklärte, dass diese Maßnahme den Hauptstoß gegen die Besetzer richtet, statt gegen die spekulativen Geierfonds. Auch wurde beklagt, dass die Störungen durch Touristenwohnungen und Wohngebäuden von dem Gesetz nicht angesprochen würden. Vieles deutet darauf hin, dass durch das Gesetz besonders Arme betroffen würden, sogenannte vulnerable Familien. Außerdem wird es schwierig sein, zum Beispiel eine konfliktive Wohnung zu definieren. Wenn da zum Beispiel jemand Interesse hat, Leute rauszukriegen, schickt er ihnen einfach einen Krachmacher rein für ein paar Wochen oder Tage und schon kann die Räumung beantragt werden. Sehr heikel alles. Messerstecher Stadt Barcelona. Die Messerattackendelikte haben in Katalonien im Jahr 2022 um 44% zugenommen, wie die Mossos d'Esquadra vergangene Woche bekannt gaben. 2022 gab es 1823 Delikte mit Messern in der Stadt Barcelona und anderen katalanischen Städten. 6267 Personen wurden wegen Mitführens von Messern in der Öffentlichkeit angezeigt. Hier sind es 88% mehr als im Vorjahr. Besonders in den nächtlichen Vergnügungsvierteln und Diskotheken kommt es immer häufiger zu Messerstechereien. Musik. Die Masken fallen. Am 8. Februar fielen im ganzen Land die Masken. Das heißt, die pandemiebedingte Maskenpflicht wurde offiziell für alle Nahverkehrs- und öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen Transportmitteln aufgehoben. Endlich. Es wurde aber auch Zeit und der Albtraum ist vorbei, waren einige der Kommentare, die man von Passagieren und Pendlern hören konnte. Thema aufgekündigte Städtepartnerschaft. Die spanische Mittelmeermetropole Barcelona setzt die Kontakte zum israelischen Staat aus und damit natürlich auch die Städtepartnerschaft mit Tel Aviv. Der Beschluss gelte, bis die israelischen Behörden aufhörten, systematisch, wie es offiziell heißt, Menschenrechte der palästinensischen Bevölkerung zu verletzen. Das kündigte Bürgermeisterin Ada Colau an. Dies berichteten die Zeitungen La Vanguardia und El País sowie die Nachrichtenagentur Europa Press. Die linke Politikerin reagierte damit auf eine Petition pro-palästinensischer Gruppen. Die Partnerschaft besteht seit 1998. Israels Außenministerium bezeichnete die Aussetzung der Kontakte durch die Bürgermeisterin als unglückliche Entscheidung, die im völligen Widerspruch zur Position der Mehrheit der Bürger Barcelonas und ihrer Vertreter im Stadtrat steht. Die Entscheidung gebe Extremisten, Terrororganisationen und Antisemitismus Rückenwind. Colau warf Israel demnach jahrzehntelange systematische Verletzungen der Menschenrechte und eine illegale Besetzung und Besiedelung von palästinensischen Gebieten vor. Hi, I'm Safa from Portland and I say hello to all the listeners of Niemandsland. Thema Hauptstadt des Verbrechens, dritter Teil. Es gab eine Operation Maras im Viertel Nobodies. Die spanische Policía Nacional hat in Zusammenarbeit mit der Guardia Urbana Polizei hier in Barcelona eine Großoperation gegen die berüchtigten Maras genannten Latino-Banden im Stadtteil Nobodies durchgeführt. Vergangene Woche gab es Hausdurchsuchungen und 15 Verhaftungen. Diese Maras-Banden sind deshalb so gefährlich, weil sie Anwärter unter anderem zwingen, jemanden zu töten, um als Mitglied aufgenommen zu werden. Eine sogenannte Bewährungsprobe. Die Bandenkriminalität in Latein- und Zentralamerika ist ein Fluchtgrund für tausende Menschen, die in die Fänge der Verbrecher geraten. Den Banden geht es unter anderem um die Kontrolle von öffentlichen Räumen, Straßen und Parks, Wohnvierteln, Diskotheken. Es handelt sich in diesem Fall um aus Honduras stammende Männer. Sie hatten es auf das Gelände im Park Gineuta im Nobodies abgesehen. Aber es gab auch Plätze in San Andrés und Horta Guinardó, wo die Bande anfing, ihr Unwesen zu treiben. Die Polizei hatte bereits Informationen, dass ein 40-jähriger Hondureño, ein Mann aus Honduras, aus den Barrio 18 genannten Banden, in Barcelona die kriminellen Strukturen der lateinamerikanischen Großstädte aufzubauen versuchte. Der Tipp kam von Interpol bzw. aus Honduras selbst. Drogenhandel, Erpressung, Straßenraub, Vergewaltigung sind das kriminelle Geschäftsmodell der Maras. Die Polizeiermittlungen dauern an. Und die letzte Meldung betrifft noch einmal die Wohnhölle Barcelona. Die Wohnungsnot und der Mietwucher bei gleichzeitiger Massenverarmung hat einen neuen Höhepunkt hier in Barcelona erreicht. Letzte Meldung von dieser Woche. Ein kleines Zimmer kostet mittlerweile 1000 Euro Miete. Dies wiederum befeuert ein neues Geschäftsmodell, das kurz- bis mittelfristige Vermieten von Schlafzimmern. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Der Krieg. Aufgestanden ist er, welcher lange schlief. Aufgestanden unten aus Gewölben tief. In der Dämmerung steht er groß und unerkannt. Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand. In den Abendlärm der Städte fällt es weit, Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit, und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis. Es wird still, sie sehen sich um und keiner weiß. Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an. Und er schreit ihr Krieger alle auf und an. Und es schallet, wenn das schwarze Haupt erschwenkt. Drum von tausend Schädeln laute Kette hängt. Über runder Mauern blauem Flammenschwall steht er über schwarzer Gassen Waffenschall. Über Toren, wo die Wächter liegen quer. Über Brücken, die von Bergen toter schwer. Und die Flammen fressen brennend Wald um Wald. Gelbe Fledermäuse zackig in das Laub gekrallt. Seine Stange haut er wie ein Köhlerknecht in die Bäume, dass das Feuer brause recht. Über sturmzerfetzter Wolken Widerschein, in des toten Dunkels kalten Wüste hinein, dass er mit dem Brande weit die Nacht verdorr, Pech und Feuer träufelt unten auf Gomorr. Hundert Jahre ist der große Text nun alt. Eine Ode gegen Kriege und Gewalt. Doch er konnte uns wohl nicht erreichen, wenn man sieht, wie sich die Bilder gleichen. Gibt es einen, der im Kriege nicht verlor? Und nun sind der Kriege mehr als je zuvor. So viel Städte sind zerstört im gelben Rauch, warfen lautlos sich in tiefen Abgrundsbauch. Und schon wieder hört man herrisch Krieger schreien. Aus den Dunkelheiten droht ihr Widerschein. Wieder wälzt sich die Vernunft dumpf in Gewalt. Abgestorben ist das Hirn, das Herz ist kalt. Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt, von des Todes schwarzen Vögeln weiß bedeckt. Bleiche Kinder flehen uns händeringend an. Macht ein Ende mit dem Irrsinn. Irgendwann, nein, jetzt, wir müssen sehen, wie wir den Gewalten widerstehen. Denn sonst heißt es wieder eines Tages dann, seht euch diese dumpfen Bürger an. Zweimal kam der große Krieg mit aller Macht. Und sie sind zum dritten Mal nicht aufgewacht. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, es sind schreckliche und erschütternde Zeiten. Als Antimilitarist und Pazifist bin ich fest davon überzeugt, dass nur eine internationale Friedens- und Antikriegsbewegung diesen verbrecherischen Angriffskrieg von Putins Machtapparat gegen die Menschen in der Ukraine stoppen kann. Und dafür müssen wir aufstehen und auf die Straßen und Plätze dieser Welt ziehen, auch um die Gefahr eines noch viel größeren Krieges zu verhindern. Meine Gefühle und Gedanken und meine ganze Empathie und meine Solidarität sind bei den Menschen, die in der Ukraine verletzt und getötet werden. Ich bin verzweifelt. Und doch sage ich euch, Hoffnung machen mir die mutigen Menschen in Russland und weltweit. Es werden aktuell immer mehr Menschen in Russland, die unter den schwierigsten Bedingungen gegen alle Repressionen eine Antikriegsbewegung aufbauen. Auch ihnen gehört unsere volle Unterstützung und Solidarität. Und Hoffnung machen mir auch alle mutigen Menschen in der Ukraine und weltweit, die sich nicht von autoritären Herrschern unterwerfen lassen wollen. Deshalb Grenzen auf für alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, aber bitte wirklich für alle Menschen, auch für die schwarzen Studentinnen, die dort seit teils vielen Jahren leben und studieren. Aber natürlich auch Grenzen auf für alle Menschen aus Syrien, Kurdistan, Afghanistan, Irak, Jemen oder Türkei, die unter anderem auch vor deutschen Bomben und Waffen und vor den Bomben des großrussischen Putin-Imperiums oder des NATO-Imperiums aus ihren Ländern fliehen müssen. Lasst uns unsere Friedensfreundinnen in Russland unterstützen. Es braucht dort eine Massenmobilisierung gegen den Aggressionskrieg. Eine Aufforderung an alle russischen Soldaten, sofort den Befehl zu verweigern und zu desertieren. Und nur eine Revolte unter den russischen Soldaten kann diesen Krieg sofort stoppen. Und die Älteren unter uns werden sich erinnern. So war es auch in Vietnam. Der Anfang vom Ende des US-Angriffskrieges damals war die massenhafte Desertion und die Revolten der einfachen US-Soldaten gegen ihre Offiziere und Generäle. Wir brauchen sofort eine blockübergreifende und internationale Friedens- und Antikriegsbewegung. Und wir brauchen wieder eine Vision eines friedlichen europäischen Hauses. Und ich sage, die Ampel ist auf dem Holzweg. 100 Milliarden Euro für ihre Aufrüstung werden keinen Frieden schaffen. Sie werden die Aktienkurse der Waffenindustrie in die Höhe treiben und den Klimawandel weiter anheizen. Und stattdessen würden 100 Milliarden Euro für ein gesamteuropäisches Sofortprogramm, für einen sofortigen Energiewandel mit erneuerbaren Energien das Weltklima schützen und zugleich die Energiepläne von lupenreinen Demokraten wie Putin ins Leere laufen lassen. Und gerade in den finstersten Stunden dieses Angriffskrieges bleibe ich dabei. Wir dürfen uns nicht dumm machen lassen von der Macht und unserer aktuellen Ohnmacht. Wir müssen die Herzen von Millionen Menschen erreichen und deshalb begleitet mich heute auf meiner Reise nach Utopia. Ich werde weiter für eine herrschaftsfreie Welt kämpfen, denn nur eine sozial gerechte Welt solidarischer Menschen wird uns von Kriegen, Klimawandel, Rassismus, Patriarchat und Kapitalismus befreien. Eine weltweite Bewegung von unten ist viel realistischer als die tödliche und zerstörerische Machtpolitik der Militärblöcke. Denn nur eine solche Bewegung kann das jahrtausendealte Patriarchat stoppen, das sich vor allem auch durch Kriege und militärischen Gehorsam immer wieder aufs Neue an der Macht hält. Und in diesem Sinne Solidarität und Zärtlichkeit zwischen den Menschen, gegen alle Grenzen, gegen alle Kriege, gegen alle Imperien. Wie immer an dieser Stelle Kino im Niemandsland. Ja, Bammel, dann leg mal los. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, meinem kleinen Kinobeitrag hier im Radio Niemandsland. Dedi, vielen Dank für die zweite Einladung im Jahr 2023, einen kurzen Beitrag zum Kinogeschehen in Barcelona zu machen. Und wir kommen auch direkt zu unserem ersten Film. Allerdings müssen wir noch mal kurz zurückschauen. Wir haben uns hier ein bisschen versucht, thematisch zu orientieren. Dedi hat dann gesagt, er macht was zum Thema Theater. Ich soll mich auf die große Leinwand konzentrieren. Aber wir haben relativ schnell klar gehabt, dass wir nichts über den internationalen Festivalbetrieb machen, weil die bereits in allen anderen Medien ausreichend gehuldigt werden. Ich empfehle euch, lieben Hörerinnen und lieben Hörern von Radio Niemandsland, ein Blick in die Mediatheken. Da kann man sehr viel sehen und hören zur aktuellen Berlinale. Dazu kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Die Goyas und die Golden Globes sind bereits verliehen und haben wahrscheinlich schon ein bisschen Staub angesetzt in den Regalen ihrer Gewinner und Gewinnerinnen. Das ist so eine Zeit, wo man hier in Barcelona und in Spanien immer sagt, das ist Kinozeit, weil einfach medial unheimlich viel über Film und Kino geredet wird. Natürlich auch wegen der Oscar-Verleihung, aber den Gossip um die Oscars, den sparen wir uns an dieser Stelle auch. Nur mal kurz zur Berlinale, die also ja laut Kristen Stewart, die da eine wichtige Rolle auf der Berlinale steht, dieses Jahr unter einem explizit politischen Thema steht. Und ich finde, da nehmen sie sich ein bisschen sehr ernst, die Damen und Herren der Berlinale und auch ihre ganzen internationalen Gäste, die da im Moment über die roten Teppiche latschen oder sich in den Kinosesseln die Ärsche breit sitzen. Während andere Menschen auf dieser Welt nicht mal einen Teppich unterm Arsch haben oder ein Dach über dem Kopf. Aber das spart mir an dieser Stelle, glaube ich. Einer, der diesem ganzen Festivalbetrieb sehr kritisch gegenübersteht, ist Ruben Östlund, ein Filmemacher, der aus Schweden kommt, den ihr wahrscheinlich auch schon kennt. Bei eifrigen Kinogängern klingelt es da jetzt schon ganz laut im Gedächtnis. Der hat eine tolle Bemerkung gemacht über seine zweite goldene Palme für seinen aktuellen Film, der jetzt gerade in Barcelona in den Kinos läuft. Und zu dem komme ich jetzt vielleicht direkt mal zuerst. Triangle of Sadness heißt der Film. Ich muss mal eben gucken, wie der spanische Titel ist. El Triángulo de Tristeza, sagen sie. Ist eine Satire auf den internationalen Modebetrieb. Dem Film wurde vorgeworfen, dass er Reichen- oder Millionärs-Bashing betreibt. Das fand ich eigentlich ganz lustig und das hat mich dann zusätzlich dazu bewogen, in diesen Film zu gehen. Stimmt auch, macht er auch ziemlich gut. Worum geht's? Der ganze Film ist aufgeteilt in drei Kapitel. Ein Haufen reicher Schnösel, hauptsächlich aus dem internationalen Modezirkus. Im Zentrum des Films steht ein junges Pärchen. Die treffen sich auf der Yacht eines Millionärs. Der Film wurde übrigens angeblich auf der Yacht von Onassis gedreht. Kann ich nicht genau bestätigen, ob das so richtig ist. Ist auch nicht so wichtig. Die treffen sich jedenfalls auf dieser Yacht. Es kommt zu einem unvorhergesehenen Crash. Die Beteiligten landen unter komplett schwierigen Bedingungen, für sie zumindest schwierigen Bedingungen, auf einer Insel. Und da werden die Machtverhältnisse neu geordnet. Ich will nicht zu viel erzählen, aber die Angestellte und Putzfrau von diesem Schiff oder von dieser Luxusjacht, die ist die Einzige, die weiß, wie man Fische fängt oder wie man überhaupt in so einer Situation zurechtkommt und übernimmt dann da ganz schnell das Ruder, wie man so schön sagt. Und was dabei rauskommt, das müsst ihr euch schon auf der Leinwand selber angucken. Ist teilweise ziemlich fies, ziemlich lustig. Und das haben auch die Jurymitglieder der vergangenen Preisvergabe in Cannes so gesehen. 2022, im Mai 2022 feierte dieser Film eben Premiere und da gab es auch einen Preis, die Goldene Palme in Cannes. Das wurde sehr kritisiert. Und der Robert Östlund, der hat dann eben gemeint, naja, es ist ja meine zweite Goldene Palme. Ich arbeite eigentlich daran, drei voll zu machen. Und ich nehme das Ganze nicht allzu ernst, hat er dann gesagt. Das fand ich sehr schön. Denn er hatte schon mal eine Goldene Palme gewonnen für The Square. Das ist so eine Satire gewesen auf den internationalen Kunstbetrieb in Stockholm in Schweden. Den fand ich auch ganz toll, den Film. Davor gab es einen Film, da klingelt es nochmal ganz laut bei euch, vielen von euch wahrscheinlich. Dieser Film mit der Lawine, wo eine Familie fast von der Lawine erschlagen wird und dadurch so ein Familienkonflikt ausgelöst wird, der war 2014 in Deutschland unter dem Titel Höhere Gewalt zu sehen. Hier in Spanien lief der, glaube ich, unter dem Titel Fuerza Mayor. Auch ein ganz, ganz toller Film. Davor hat er ein paar Sachen gemacht, die ich auch spannend fand. Play, eine Abrechnung mit dem Thema Rassismus in Schweden. Der war sehr umstritten. Und bereits, ich glaube 2009, gab es einen Film über einen mongoliden Punk-Gitarrenspieler, der hieß auch The Guitar Mongoloid. Die ganzen Filme von ihm, also zumindest seine fünf Hauptwerke, kann man wie immer bei filmin.es angucken. Aber ich empfehle euch erstmal jetzt ganz schnell den Besuch in einem der Kinos von Barcelona zu sehen, Triangle of Sadness, El Triango, Triangulo de la Tristeza. Es ist keine leichte Unterhaltung, geht teilweise ziemlich in die Magengegend. Wer da gut mit leben kann, ist in diesem Film bestens aufgehoben. Und stellt euch darauf ein, es ist keine einfache Sitzung, es ist auch ein bisschen länger. Der Film ist aufgeteilt übrigens in drei Kapitel und noch 149 Minuten lang. Und es ist die erste internationale Produktion von Ruben Östlund, gedreht in englischer Sprache. Und deswegen empfehle ich euch wie immer den Gang ins Phänomena-Kino. Da kann man den Film nicht in englischer Originalfassung mit spanischen Untertiteln anschauen. Und jetzt sage ich mal ganz einfach und flott, Film ab. Haut ab in die dunklen Kinoseele, möglichst ins Triangolo de la Tristeza. Und wir hören und sehen uns hoffentlich demnächst wieder hier im Radio Niemandsland mit Bambule auf der Leinwand. Vielen Dank, dass ihr mir ein paar Minuten euer Ohr geschenkt habt und viel Spaß im dunklen Kinosaal. Jo, danke Bammel, das war wirklich klasse, toll dargestellt und das wird wohl unseren Hörerinnen und Hörern einiges an Orientierung geben. Ich verabschiede mich aus dem Niemandsland. Das war's für heute. Wünsche Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wunderschönes Wochenende, wunderschöne Karnevalstage, wir sind ja noch im Karneval, und natürlich sehr viel Freude und Spaß am Leben und an der Welt, die hoffentlich nicht bald untergehen wird, obwohl viele daran verzweifelt arbeiten, dass diese Welt kaputt geht. Wir halten dagegen. Niemandsland 91.4 FM in Barcelona, zu hören im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, agur, adeu! Niemandsland Geschichte. Niemandsland Historie. Reconnaissant Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité, ils ont répondu non à la dernière question, pas de circonstances atténuantes pour l'accusé. Diese Sendung geht über die Kurzwellensender GSA. Klaus Barbie. El nazi que despertó a Francia. El juicio a Klaus Barbie, celebrado hace 30 años, obligó al país galo a cambiar su visión sobre la parte más terrible de su pasado, la ocupación. A veces los países eligen cuándo se enfrentan a los momentos más terribles de su historia. Sin embargo, otras veces el pasado estalla de golpe. Eso fue lo que ocurrió durante el juicio al alemán Klaus Barbie, el jefe de la Gestapo en Lyon, celebrado hace ahora 30 años y que terminó el 4 de julio de 1987 con su condena a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. La expulsión de este antiguo oficial de la SS desde Bolivia en 1983 y su proceso 4 años más tarde obligaron a los franceses a recordar que la Segunda Guerra Mundial no fue el momento idealizado y fundacional que habían dibujado desde el regreso del general de Gaulle. El de Barbie fue el último gran proceso contra un criminal nazi y, seguramente, el más importante desde el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén en 1960. Pero su importancia radica sobre todo en su efecto sobre la sociedad. Tras la guerra, el carnicero de Lyon fue reclutado por los servicios secretos estadounidenses, que más tarde le ayudaron a huir a Bolivia. Los franceses se vieron obligados a recordar que el jefe de la resistencia en el interior, Jean Moulin, fue capturado por los nazis, sin duda, pero porque había sido traicionado por un compañero. También quedó claro que los ocupantes no actuaron solos, sino apoyados por una milicia formada por los ocupados, y que algunos ciudadanos sufrieron de manera atroz durante la ocupación, mientras que otros muchos simplemente esperaron a que pasase la tormenta mirando hacia otro lado, sin comprometerse con ninguno de los dos bandos. El juicio a Barbie también recordó otra verdad profundamente incómoda, que durante la incipiente Guerra Fría, el antiguo nazi fue fichado por los servicios secretos estadounidenses, porque les vendió que era un militar capaz de perseguir la infiltración comunista. Washington le ayudó luego a huir a Bolivia, donde trabajó al servicio de varias dictaduras. Sobre este tema dirigió Kevin MacDonald, el realizador de El último rey de Escocia, un documental, My Enemy's Enemy, El enemigo de mi enemigo, que puede verse en Filmin. La presencia ante la corte del viejo nazi sacó a la luz que las líneas que separan lo bueno de lo malo en la memoria de los países y en las relaciones internacionales son siempre mucho más difusas y cambiantes de lo que queremos creer. El hecho de que el mismo país que ayudó a liberar a Francia con el desembarco en Normandía colaborase después con el torturador y asesino del héroe ejemplar de la resistencia contra los nazis demuestra la complejidad de la posguerra europea. El carnicero de Lyon era un nazi de segunda fila, un sádico que disfrutaba torturando, pero no dejaba de ser un asesino a las órdenes de otros. Su misión como se le escucha decir en el documental, en una vieja grabación, era «acabar con la resistencia y matar». Su notoriedad en la memoria colectiva francesa se debe a que fue el policía que capturó a Jean Moulin, el hombre enviado por De Gaulle para unificar la resistencia en Francia, y que lo torturó hasta la muerte. Hasta el proceso se hablaba poco y mal de este periodo, declaró recientemente a la prensa francesa Alain Jakubowicz, que entonces era un joven abogado. Fue un acto fundador que marcó un antes y un después y que permitió los procesos contra Touvier y Papon. El abogado se refiere a Paul Touvier, el jefe de la milicia de Lyon, condenado a cadena perpetua después de la liberación, pero que fue amnistiado en 1971 por el presidente Georges Pompidou. Sin embargo, dado que sus crímenes eran imprescriptibles, temiendo un nuevo proceso, se esfumó con la ayuda de algunos sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica. Fue localizado y condenado de nuevo. Cuando murió en prisión en 1996, el diario Liberación tituló «Un odio se ha extinguido por su irreductible antisemitismo». El caso de Maurice Papon, el otro personaje al que alude el abogado, es todavía más complejo. Ocupó cargos públicos entre 1931 y 1987, con gobiernos del Frente Popular, pero también colaboracionistas y luego socialistas, hasta que fue desenmascarado por el semanario Le Canard Enchaîné, que publicó documentos que demostraban que dirigió la deportación de 1.645 judíos. Tras una batalla legal de 2 décadas, fue condenado en 1998 por complicidad con crímenes contra la humanidad, como el propio Babi, que falleció de cáncer en prisión en 1991 a los 78 años, son 2 casos que reflejan toda la complejidad de la historia de Francia y la enorme dificultad que tiene cualquier país para asimilar su pasado. Babi no fue el único elemento que despertó la memoria más incómoda, aunque representó un desencadenante muy importante para el reconocimiento por parte del Estado francés de su parte de culpa en los crímenes cometidos durante el Holocausto. Paradójicamente, Babi no fue juzgado por su crimen más célebre, la captura y asesinato de Jean Moulin, sino por su papel en la deportación de judíos hasta los últimos días de la ocupación, porque se trata de crímenes contra la humanidad que no pueden prescribir nunca. Pero su abogado, el célebre Jacques Vergès, que también acabaría defendiendo al terrorista Carlos, se ocupó de que aquel caso y las dudas sobre quién traicionó al héroe de la Francia libre sobrevolasen el proceso. Un testigo relató en el juicio que Babi la torturó de manera salvaje ante su madre para arrancarle información sobre sus hermanos. Lejos de su imagen de heroísmo, Vergès trató de demostrar que el grupo resistente estuvo lleno de traidores, muchos de los cuales temían todavía que la verdad fuese revelada. A causa de la idealización nacional de la lucha contra los nazis y ante el temor de que esa imagen resultase dañada, Vergès logró cambiar la atención del discurso público de la persecución de los judíos a la propia resistencia, escribió la historiadora Joan B. Wolfe en el ensayo Harnessing the Holocaust, The Politics of Memory in France, El uso del Holocausto, la política de la memoria en Francia. Sin embargo, hubo un elemento que desbarató por completo la estrategia de defensa de Babi, los testigos. Ahí también, el proceso a Babi encierra una profunda lección. La única forma de destruir, o por lo menos de dañar gravemente en su línea de flotación, a los negacionistas del Holocausto, es escuchar a las víctimas, a aquellos que estuvieron ahí. Han pasado más de 70 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sus voces se van extinguiendo. Por eso es más importante que nunca recordarlas. Uno de los testimonios más impresionantes lo proporcionó Simone Lagrange, detenida junto a sus padres cuando tenía 13 años el mismo día de el 6 de junio de 1944. Su torturador no se arrepintió de nada, ni siquiera asistió a las sesiones del proceso porque no reconocía la legitimidad del tribunal, pero la voz de aquella mujer se escuchó en todo el mundo. Recordó que fue detenida junto a sus padres porque Bobby quería localizar a sus hermanos. Después de darle una paliza tremenda, con ella con la cara ensangrentada por los puñetazos, le tiró violentamente del pelo, le acercó a su madre y le dijo: «Mira lo que estás haciendo a tu hija». Fueron deportados los tres, y solo ella volvió de los campos. Su madre murió en la cámara de gas, y su padre fue asesinado delante de ella. Lagrange falleció en 2016, a los 85 años, después de haber demostrado que es posible la justicia y que la memoria de las víctimas es más fuerte que cualquier mentira sobre el pasado. Sie hörten Niemandsland Geschichte. Ich verlas den Artikel Klaus Barbie, el Nazi que despertó a Francia. Klaus Barbie, der Nazi, der Frankreich wachrüttelte. Der Artikel erschien am 3. Juli 2017 in der Tageszeitung El País. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemandsland 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.